Fassade. Moin. Ja, ihr hört mich jetzt gerade in meinem Zimmer in Hamburg. Und das hier ist aufgenommen mit dem normalen Mikrofon, mit dem ich normalerweise immer diesen Podcast aufgenommen habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, da ich jetzt in Hamburg bin und viele neue Geräusche um mich herum sind, kann ich doch einfach mal die Zeit nutzen, die Freizeit. Heute ist Pfingsten, also der Pfingstmontag. Kann ich doch die freie Zeit nutzen, um ein bisschen meine Umgebung nicht nur so zu erforschen, zu Fuß und so weiter, sondern auch einfach mal dabei wieder die Kopfhörer, die Mikrofone in die Ohren zu stecken und euch auch zu zeigen, was so hier hörbar ist und was hier so passiert. Ich hoffe, dass sich das so langsam wieder eingeruft und sich das Ganze wieder ein bisschen ja, in so eine Regelmäßigkeit reinsteigert. Und seid einfach dabei. Jetzt kommt erstmal eine Folge, wo ich zum Jungfernstieg gefahren bin, um da auf einmal einen Markt zu gucken. Und ja, viel Spaß dabei. Und hoffentlich bis bald, bis zum nächsten Mal. Ansonsten könnt ihr mich auch, wenn ihr nur meine Stimme gerne mögt, was scheinbar manche Leute tun, dann könnt ihr auch auf dem Podcast Gefährliches Halbwissen mal vorbeigucken. Das ist ein Podcast, den ich jetzt schon seit einem Jahr mit Freunden mache. Und da reden wir nur. Also es gibt nicht so viel Audiokram. Hier gibt es nur Audiokram. Guten Audiokram. Bis dann. I'm sorry. Moin. Kulanstraße. Thank you. Carte así. ¿Quieres recogerte primero eso? Ja, das ist so ein bisschen.